Erster Mose baute das Zelt fertig. Er salbte das Zelt und seine Dinge. Er salbte auch den Altar und seine Dinge. Zweiter, die Fürsten von Israel brachten Opfer. Sie waren die Chefs der Stämme. Dritter, sie brachten Jahwe Geschenke. Es waren 6 Wagen und 12 Rinder. 2 Fürsten gaben einen Wagen. Jeder Fürst gab ein Rind. Sie brachten alles zum Zelt. 4. Jahwe sprach zu Mose. 5. Nimm die Geschenke von ihnen. Die Wagen sind für das Zelt. Gib sie den Leviten. Jeder Levit bekommt, was er braucht. 6. Mose nahm die Wagen und Rinder. Er gab sie den Leviten. 7. Er gab Gerson 2 Wagen und 4 Rinder. Das war für ihren Dienst. 8. Er gab Merari 4 Wagen und 8 Rinder. Das war für ihren Dienst. Itamar, Aarons Sohn, leitete sie. 9. Den Söhnen Kahats gab er nichts. Sie trugen die heiligen Dinge. Sie trugen sie auf ihren Schultern. 10. Die Fürsten brachten Geschenke für den Altar. Das war am Tag der Salbung. Sie brachten ihre Opfer zum Altar. 11. Jahwe sprach zu Mose. Jeden Tag soll ein Fürst ein Opfer bringen. Das ist für die Einweihung des Altars. 12. Am ersten Tag brachte Rahason ein Opfer. Er war der Sohn von Aminadab. Er war vom Stamm Juda. 13. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 14. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 15. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 16. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 17. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Rahasons Geschenk. 18. Am zweiten Tag opferte Netanel. Er war der Sohn von Zua. Er war der Fürst von Issachar. 19. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 20. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 21. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 22. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 23. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Netanels Geschenk. 24. Am dritten Tag opferte Eliab. Er war der Sohn von Helon. Er war der Fürst von Sebulon. 25. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 26. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 27. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 28. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 29. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Eliabs Geschenk. 30. Am vierten Tag opferte Elizur. Er war der Sohn von Sedeur. Er war der Fürst von Ruben. 31. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 32. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 33. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 34. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 35. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Elizurs Geschenk. 36. Am 5. Tag opferte Selomil. Er war der Sohn von Zuri Sadai. Er war der Fürst von Simeon. 37. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 38. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 39. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 40. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 41. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Selomils Geschenk. 42. Am 6. Tag opferte Eliasaph. Er war der Sohn von Digel. Er war der Fürst von Gad. 43. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 44. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 45. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 46. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 47. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Eliasaphs Geschenk. 48. Am 7. Tag opferte Elisama. Er war der Sohn von Ammihudi. Er war der Fürst von Ephraim. 49. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 50. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 51. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 52. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 53. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Elisamas Geschenk. 54. Am 8. Tag opferte Gamliel. Er war der Sohn von Pedazur. Er war der Fürst von Manasse. 55. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 56. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 57. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 58. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 59. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Gamliels Geschenk. 60. Am 9. Tag opferte Abidan. Er war der Sohn von Gideoni. Er war der Fürst von Benjamin. 61. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 62. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 63. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 64. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 65. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Abidans Geschenk. 66. Am 10. Tag opferte Ahisa. Er war der Sohn von Amisadai. Er war der Fürst von den 67. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 68. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 69. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 70. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 71. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Ahisas Geschenk. 72. Am 11. Tag opferte Pagiel. Er war der Sohn von Ochran. Er war der Fürst von Asser. 73. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 74. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 75. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 76. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 77. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Pagiels Geschenk. 78. Am 12. Tag opferte Ahira. Er war der Sohn von Enan. Er war der Fürst von Naphtali. 79. Sein Opfer war eine Silberschüssel. Sie wog 130 Sekel. Auch ein Silberbecken, 70 Sekel schwer. Beide waren voll mit Mehl und Öl. Das war ein Speisopfer. 80. Er brachte auch eine Goldschale. Sie wog 10 Goldsekel. Sie war voll mit Räucherwerk. 81. Er brachte einen jungen Stier. Auch einen Widder und ein Lamm. Das war für ein Brandopfer. 82. Er brachte einen Ziegenbock. Das war für ein Sündopfer. 83. Für das Heilsopfer gab er 2 Rinder. Dazu 5 Widder, 5 Böcke und 5 Lämmer. Das war Ahiras Geschenk. 84. Das waren die Geschenke für den Altar. Die Fürsten von Israel gaben sie. Es waren 12 Silberschüsseln. Auch 12 Silberbecken und 12 Goldschalen. 85. Jede Schüssel wog 130 Sekel Silber. Jedes Becken wog 70 Sekel Silber. Das ganze Silber wog 2400 Sekel. 86. Es gab 12 Goldschalen mit Räucherwerk. Jede Schale wog 10 Sekel Gold. Das ganze Gold wog 120 Sekel. 87. Für Brandopfer gab es 12 Stiere. Dazu 12 Widder und 12 Lämmer. Es gab auch Speisopfer. Und 12 Ziegenböcke für Sündopfer. 88. Für Heilsopfer gab es 24 Stiere. Dazu 60 Widder, 60 Böcke und 60 Lämmer. Das waren die Geschenke für den Altar. Sie wurden nach der Salbung gegeben. 89. Mose ging in das Zelt. Er wollte mit Gott sprechen. Er hörte eine Stimme. Die Stimme kam von der Lade. Sie kam zwischen den zwei Engeln. So sprach Gott mit Mose.